was du jetzt tust, sagst du einfach nichts. Und dann gehst du weg und tust einfach nichts. Das gefällt mir. Wollen wir das nicht immer tun? Weißt du was, Puh? Bei mir ist es jetzt erst einmal vorbei mit dem Nichtstun. Meinst du für immer? Nein, das nun auch wieder nicht. Lass uns das Kind beim Namen nennen. Lampenabteilung, Hellwegen. Catchelator Sachsen, Salpeter. Genau, Mann, Sternzeichen, Dealer, Aszendent, Kaufmann. Neustädter, Liebe, Schießpulver, Susi, Strolch. Neustädter, Feeling, Schulbank in Gold. Du hast es. Tu ich einfach gar nicht. Du hast Piccolo, Klarinette, Oboe, Fagott. Holzblasinstrumente und jetzt die Blechbläser. Ich hab Siko, Kempto, Tone, Kenny. Hab Nancy's, Francis, Jess und Jenny. Gar nichts. Ich hab Menschen zu Händen wie die anderen Handys. Ich tue nichts. Gar nichts. Und das fast am längsten. Schneller Rap ist das Beste. Selbstgerechtes Willenblech, sie kommen, gefällt es nach Dresden, um es sprechen zu hören wie die Kätzchen. Rein ins Körbchen, nur Akzente, das kennst du, Hallöle, meine Gören. Jura Nancy, der Penner will kämpfen, gibt ne Schelle, bekommen ne Challenge und die Grillen zirpeln über Boxen. Mitten im Osten, im Biergarten, den Garten des Bieres, ein Gartenhaus, Biergeschmack schmeckt, FSK 0 bis 246, Sürzschleit, Nevada, Dürrfleisch, Chunktown, Arroyo, Broken Hills in Redding, Charisma und Karma, Molotov, Weddings, Permanent Paint. Zeit gekommen, wo er in die Schule gehen musste. Aber keiner im Wald wusste genau weshalb. Sie wussten nur, dass es etwas mit dem Einmaleins zu tun hatte. Und wer zum Teufel schmeißt heute noch mit Blaubeeren Souverän gesagt, du hast wohl ne Meise, Captain Morgan. Ich verrate euch nen Geheimnis, ich habe 246 Scheine horten. Auch wenn ich 100 bin. Am Anfang war alles grau, dann kam der Raum, danach war das blau. Violett dazu und Ozean und facettenreich wie angelassenes Eisen. Ich zeige dir ein breites Spektrum, es sitzt in der Ecke oder hängt rum. Beim Malen oder Zeichnen, es spricht, es werde Beavis, Genesis. Ich machte nix und das am längsten. Wenn ich was gut kann, dann ist Schule zu schwänzen. Damit verabschieden wir uns. Verabschieden? Oh nein, bitte nicht. Können wir nicht zurückblättern und nochmal von vorn anfangen? Tut mir leid, Puh. Aber jede Geschichte ist einmal zu Ende. Ach, hey. Für Christopher Robin war die Zeit gekommen, wo er in die Schule gehen musste. Aber keiner im Wald wusste genau, weshalb. Sie wussten nur, dass es etwas mit dem Einmaleins zu tun hatte. Und mit etwas, das man ABC nennt. Und damit, dass man wissen muss, wo ein Land liegt, das Brasilien heißt. Puh? Ja? Was machst du am allerliebsten auf der Welt? Am liebsten komme ich zu dir nach Hause und schlecke dort ein bisschen süßen gelben Honig. Das gefällt mir auch. Aber am allerliebsten tue ich einfach gar nichts. Wie macht man das, nichts tun? Wenn die Erwachsenen dich fragen, was du jetzt tust, sagst du einfach nichts. Und dann gehst du weg und tust einfach nichts. Das gefällt mir. Wollen wir das nicht immer tun? Weißt du was, Puh? Bei mir ist es jetzt erst einmal vorbei mit dem Nichtstun. Meinst du für immer? Nein, das nun auch wieder nicht. Puh? Wenn ich weg bin und du mal nichts tust, kommst du dann hierher? Meinst du ich allein? Nur ich? Ja. Und Puh, versprichst du mir, dass du mich nie vergisst? Niemals. Oh, das will ich nie, Christopher, das verspreche ich. Auch wenn ich 100 bin? Wie alt werde ich denn dann sein? 99. Dummer alter Bär. Wohin sie auch gehen und was immer ihnen unterwegs geschehen mag, an dem verzauberten Ort tief im Wald wird immer ein kleiner Bär sitzen und warten.